Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit Himmelsansichten. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Licht heißt die nächste Band, Himmel heißt das Lied. Alles von mir. Kam es, wie es kommen musste, und stimmt es, dass du es schon vorher wusstest? Wahrscheinlich weißt du auch warum. Dann bitte ich dich, bleib nicht länger stumm. Alle Wunden und wer schwimmt weshalb? Wie viele Runden und am Ziel, wo kommt es her? Das helle Licht, wenn ich die Augen schließ, dann seh ich's nicht. Und einer geht, und ein Gedanke, der sich im Kreis bewegt ist. Werde ich bestimmt oder bestimme ich mich, oder ist das kein Widerspruch in sich? Himmel. Ingo Koglin hat diesen Song komponiert. Die Band um Ingo Koglin heißt Licht. Sie kommt oder kam aus Hamburg. Veröffentlicht wurde Himmel im Jahr 1993 auf einem Vinyl-Sampler des Krefelder Labels Viel Leicht. Hier Super 12, bitte melden, heißt die Kompilation. Weitere Beiträge auf der LP kommen unter anderem von Knarf Relums Projekt Hua und von Family Five von Peter Hein und Xaro Sefcik. In der großen Google ist nur die Existenz zweier Tonträger von Licht überliefert, eine 7-Inch-EP und dieser eine Song Himmel, eben auf dem Sampler hier Super 12, bitte melden. Und das ist schade. Eine anvisierte gemeinsame Produktion von Ingo Koglin und Christoph Schreuf, ex-Kolossale Jugend, ist bisher leider nicht zustande gekommen und das ist auch schade. Die Idee des Himmels als vielversprechendem Ziel liegt einer ganzen literarischen Gattung zugrunde. Science-Fiction-Romane und entsprechende Filme spielen bekanntlich oft in der Stratosphäre und jenseits davon, zwischen den Sternen im Weltraum. Also aufwärts Richtung Himmel, dann zum Himmelstor und schließlich zur anderen Seite des Himmels. Point me at the sky, gateway to heaven, other side of the sky. Hey, Jesus, Henry McLean, and I've finished my beautiful flying machine, and I'm ringing to say that I'm leaving, and maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane? Playing the games that we know end in tears, the games we've been playing for thousands and thousands. I hope you're exceedingly thin. For if you are stout, you will have to breathe out, though the man next to you can breathe in. Thank you. pass beyond the countless worlds. The eternal wheel, the ceaseless tides of selves ever passing away before our thank you. Das war die Schilderung von Erlebnissen auf der anderen Seite des Himmels. Der Held der Geschichte hat, ohne es zu wissen, einen Zaubertrank verabreicht bekommen. Seine Visionen ähneln Nahtoderfahrung. Er beobachtet seinen weit unter ihm liegenden Körper, allerdings schwebt er in seinem eigenen Kopf höher und höher durch die Stratosphäre in Richtung einer bananenförmigen Mondsichel. Die Mondsichel ist eine Art Zugangstor zum Himmel. In ihr erscheint ein charmantes weibliches Gesicht mit einem Lächeln wie die Mona Lisa. Die Vision verwandelt sich schließlich in eine bewaldete Hochebene, die zum großen Ozean führt. Der Held ist nun davon überzeugt, gleich zu sterben. Sein Leben zieht an ihm vorbei und er spielt selber die Rollen von all den Menschen, die er je gekannt hat, bis sich all das auflöst. Er hört eine Stimme sagen, vorbei an den ungezählten Welten, das ewige Rad, die unendlichen Fluten von Identitäten, für immer im Vergehen vor unseren Augen. Soweit der erste Teil der Erlebnisse von Zero the Hero im Himmel, nachzulesen in dem Textheft, das den ersten Auflagen der LP Angel's Egg beigelegt wurde. Angel's Egg ist die zweite Platte der Radio Gnome Trilogie der Band Gong. Ausgedacht hat sich die freundliche Mythologie um die bewusstseinserweiternden Initiationserlebnisse von Zero the Hero David Allen. Das Album Angel's Egg erschien 1973, etwa 4 Jahre nach Gründung der Band Gong in Frankreich. Die Band Gong hat bis heute unzählige Inkarnationen erlebt. David Allen ist nach wie vor Spiritus Rector der Band und das letzte Album erschien vor knapp 2 Jahren. Die Mythologie vom Planeten Gong, seiner wohlwollenden Bewohner, den Pothead Pixies und von Zero the Hero wird auf diesem Album fortgesetzt. Los ging diese Reise Richtung Himmel und danach mit Pink Floyd anno 1968. Point Me at the Sky, komponiert von Roger Waters und David Gilmour. Der Song wurde im Dezember 1968 als A-Seite der 5. Pink Floyd-Single veröffentlicht, am Ende des Jahres, in dem Syd Barrett die Band verlassen hatte. Zu hören war gerade nicht die Single-Version, sondern eine Fassung, die Pink Floyd in einem Studio der Londoner BBC einspielten. Zwischen Pink Floyd und Gong gab es Musik, die erstmals bei der Weltausstellung 1962 in Seattle zu hören war. Sie war dort in einem besonderen Aufzug zu hören, einem durchsichtigen, kugelförmigen Personenaufzug, der Bubblelator genannt wurde. Bis zu 150 Passagiere sollen in den Bubblelator hineingepasst haben. Die LP mit der Musik wurde damals an einem Stand direkt neben dem Aufzug verkauft. Die limitierte Pressung wurde bald zu einem raren Sammlerstück. Man in Space with Sounds heißt die LP mit der Mischung aus filmmusikartigen Orchesterklängen und elektronischer Musik. Komponiert wurde die Musik von Attilio Minio, laut LP-Beiblatt schon zu Beginn der 50er Jahre. Wieder veröffentlicht wurde die rare Platte mit Space Exotica erstmalig Ende der 90er Jahre, dieses Jahr erschien eine neue Wiederveröffentlichung. Gateway to Heaven soll die Komposition von Attilio Minio laut Label Aufdruck heißen, was möglicherweise ein Tippfehler ist. Gateway to Heaven, also Tür zum Himmel, passt mindestens genauso gut. Attilio Minio wurde 1918 in Brooklyn geboren. Er war unter anderem als Komponist von Musik für Werbespots tätig, schrieb zusammen mit seiner Frau etliche Songs und er leitete 3 Jahrzehnte lang eine eigene Big Band. Hier ist eine Art Spoken Word Performance eines bekannten Songs. Pardon. Hier ist also eine Art Spoken Word Performance eines bekannten Songs über ein kleines Mädchen am Himmel. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes. And she's gone! She's gone. She's gone. Bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone! Picture yourself on a train in a station with plasticine porters, with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. A girl with kaleidoscope eyes. Das waren die Easy Beats aus Australien mit einem Song über ein seltsames Loch im Himmel. Peculiar Hole in the Sky. Der Erzähler erzählt hier zu Beginn, dass etwas, das er aus Lehm geformt hat, von ihm zum Leben erweckt wurde. Und da stellt sich die Frage, wie hätte ich wissen können, wozu es sich entwickelt? Wo ist die Liebe, der Glaube und das Gute geblieben, das ich dir mitgegeben habe? Im Refrain heißt es dann, ich schaue mir die ganze Welt an, durch mein eigenartiges Loch im Himmel. Ich schaue zu, wie der Mensch aufwächst, versucht etwas zu leisten und dann stirbt er. Bleischwere Verzweiflung liegt auf mir. Es ist hart, einem Teil von sich selbst zuzusehen. In dem Song von Wanda Young scheint also Gott durch sein persönliches Guckloch im Himmel den Menschen zuzuschauen und er scheint nicht begeistert zu sein. Komponiert haben den Song Peculiar Hole in the Sky Easy Beats Rhythmusgitarrist George Young und Leadgitarrist Harry Vander. Aufgenommen wurde die Nummer schon 1967, allerdings war sie nur als Demo von Vander Young für eine andere Band gedacht gewesen, für The Valentines mit Bon Scott, dem späteren AC/DC-Sänger. Als die Easy Beats 1969 ein letztes Mal durch Australien tourten, wurde Peculiar Hole in the Sky in Australien von ihrer damaligen Plattenfirma schnell auf den Markt geschmissen, gegen den Willen der Band, als offizielle Easy Beats Single. Das musikalische Klima hatte sich 1969 natürlich schon wieder drastisch verändert und mit psychedelisch angehauchten Popsongs war damals kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Vor den Easy Beats anno 67 rezitierte William Shatner die Strophen von Lucy in the Sky with Diamonds mit allem theatralischen Pathos, das ihm zu Gebote stand. William Shatner dürfte vielen noch als Captain James D. Kirk vom Raumschiff Enterprise in Erinnerung sein. William Shatners Version von Lucy in the Sky with Diamonds erschien erstmalig im Jahr 1968 auf seiner LP The Transformed Man. Die LP bot diverse Coverversionen mit ähnlich theatralisch inszenierten statt gesungenen Texten und zwischen den Popsongs rezitierte Shatner auf der Platte Shakespeare. Im April dieses Jahres meldete unter anderem die Washington Post, dass Shatner ein neues Coveralbum angekündigt hat. Zu seinen musikalischen Partnern sollen unter anderem Tangerine Dreams Edgar Fröse und Brian May von Queen gehören. Gerüchten nach sollen unter anderem ein Black Sabbath Song, eine Nummer von David Bowie, nämlich Space Odyssey, auf dem Album zu hören sein und tatsächlich eine Coverversion von Peter Schillings Major Tom. Da das alles zu schön, um wahr zu sein klingt, glaube ich das allerdings erst, wenn ich die Platte in Händen halte. Um Himmelsansichten zwischen Gospel und Rock geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Im nächsten Song trifft den Helden unvermittelt etwas wie ein Blitzschlag. Er spaziert so vor sich hin, macht eigentlich gar keinen Wirbel und plötzlich knallt es. Hierzulande würde man sagen aus heiterem Himmel. In diesem Song ist der Himmel aber orangefarben und der Knall bedeutet, dass plötzlich die große Liebe vor dem Helden steht. Walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bam, bam, bam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored sky, I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Bam, bam, bam, bam, out of the corner, coming sky. We'll be right back. Be home one day. coming on a home one day. Oh, the river. Lord knows the river. Where the sun. That evening sun. Will never go down. Cross on my shoulder. Sword in my hand. I'm going down fighting in the Jesus name. Oh, the river. Oh, the river. Where the sun. That evening sun. Go down. Lord knows the sun will never go down. Lord, I'm gonna choose my seed. Gonna choose Lord. My seed. And say down. Lord, I'm gonna choose my seed. And say down. Gonna have my love for my star crown. Then I'm gonna write. My Lord, oh, let him, gonna tell him this world ain't getting no better. Then I'm gonna call him on my phone. Tell you I need you in my home. Tell heaven. Yeah, yeah, yeah. Tell heaven. Home. One day, tell heaven I'm coming on a home one day. Lord, my burden, Lord knows my burden, seems so heavy, so hard to bear, hard to bear. Lord knows my burdens seem hard to bear. Lord, when I get to heaven, I got a crown to wear. Oh, my burden. Oh, oh, my burden seems so heavy. Lord, know the heart to bear. You know my burden seems hard to bear. Tell my mother. Now you tell mother. I am coming. I'm coming on home. On one day. Just tell my mother. Now don't she cry. She know a little child was born to die. Your home one day. Tell mother I'm coming on a home one day. Das war eine weitere Trilogie mit ganz unterschiedlichen Himmelsansichten hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Alle drei Aufnahmen entstanden in den 50er Jahren. Los ging's mit Orange Colored Sky von Screaming Jay Hawkins aus dem Jahr 1958. Danach sang Elmore James unter anderem über einen weinenden Himmel, Sky is Crying. Elmore James nahm die Nummer in Chicago im November 1959 auf. Zum Schluss dieser Trilogie gab es dann noch eine Aufnahme der Staple Singers aus dem Jahr 1957, I'm Coming Home. Erzähl dem Himmel, dass ich eines Tages heimkomme. With the heat rising in my eyes, every day your memory grows dimmer. It doesn't haunt me like it did before. I've been walking through the middle of nowhere, trying to get to heaven before they close the door. Trying to get to heaven before they close the door. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Himmelsansichten gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Bob Dylan mit Trying to Get to Heaven von seinem 97er Album Time Out of Mind. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Das letzte Lied dieser Soundcheck-Folge wurde durch Judy Garlands Interpretation in dem Film Wizard of Oz berühmt. 1939 war das. Hier ist Rio Reiser, 1986, mit einer Live-Version von Somewhere Over the Rainbow. Somewhere. You dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. But troubles smell like lemon drops away across the chimney tops. That's where you there.